212, von wem wird der Bischof in der Seelsorge unterstützt? Der Bischof wird in der Seelsorge von den Priestern und besonders von den Pfarrern unterstützt. Das ist also sozusagen die niedere Hierarchie, die der Bischof sich selber gibt, also Klerus und alles, was es braucht zur Verwaltung der Diözese in der Kurie oder bischöflichen Kapitel, Kathedralkapitel, bischöfliche Verwaltung und sonst eben wieder örtlich und aufgeteilt ist die Diözese im Pfarrern. Und da, der da zuständig ist, der Pfarrer normalerweise, gibt es auch andere Titel bzw. andere Einrichtungen, was nicht ganz Pfarrer ist, aber gewiss oder die meisten Rechte hat von einem Pfarrer. Wie gesagt, das gehört nicht zu einem Katechismus. Jedenfalls, von denen wird der Bischof unterstützt, von allen Priestern und insbesondere wieder für das Wohl der Kirche, von den Pfarrern, damit alles seine Ordnung hat. Ja. Pfarrer ist gewisserweise ein Seelsorger für die Pfarrer, natürlich unmittelbar, aber theologisch gesehen ist der Seelsorger, der Hirte für die ganze Diözese der Bischof.